Herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur und in dieser heutigen Sendung geht es um eine englische Band, die seit den 90ern eine ganz eigene Art von experimenteller Popmusik macht. Pram. Pram ist ein englisches Wort für Kinderwagen und etwas kindlich Verspieltes, Überraschendes und Fantasievolles ist der Musik von Pram auf jeden Fall immer anzuhören. 1988 gründeten die drei Schulfreunde Rosie Caxton, Matt Eaton und Andy Weir aus der Kleinstadt Harrogate im County North Yorkshire. Einer Stadt, die mehrere Male die Auszeichnung als glücklichste Stadt in UK bekommen hat. In dieser Stadt gründeten sie eine Band zusammen mit Samantha Owen aus Shropshire. Zunächst hieß diese Band Hole und das einzige Instrument neben verschiedenen Stimmen war ein selbstgebautes Theremin. Kurze Zeit später stieß dann noch der Keyboarder Max Simpson hinzu und die Gruppe nannte sich nun Pram, nachdem sie irgendwo gelesen hatte, dass es in den USA eine Band bereits gab, die auch Hole heißt. Die Mitglieder von Pram sind alle Multi-Instrumentalistinnen und wechseln sich ständig ab mit den diversen Instrumenten. Neben Keyboard, Gitarre, Schlagzeug, Bass und verschiedenen Blasinstrumenten spielen sie auch seit den frühesten Tagen mit ungewöhnlichen Klangerzeugern, wie mit dem schon bereits erwähnten Theremin, dann einer Zither, einem Spielzeugklavier, einem Glashammer, einem Glockenspiel und einer hawaiianischen Luftblasenmaschine. Prams erste musikalischen Experimente sind von der freien und probierfreudigen Herangehensweise von Krautrock-Bands wie Can oder Faust beeinflusst, hören sich vom Rhythmus her auch manchmal krautig an. Neben Anleihen aus progressiver Musik wie dem Krautrock fließt dann auch vieles in die Musik ein, was die Musikerinnen und Musiker im Fernsehen aufschnappten. Von Sendungen wie Play for Today über Cartoons und Animationen bis hin zu Public Information Broadcasts und unheimlichen Jugendserien wie zum Beispiel The Old Service wird alles, was interessant ist, eingearbeitet. Als weitere Einflüsse nennen die Pram-Musikerinnen und Musiker Gruppen wie Slits, Raincoats, Sonic Youth, The Fall, Alice Coltrane's Journey in Satchidananda im Speziellen, The Residents sowie verschiedene Dub- und Bhangra-Musiker und Delia Derbyshire vom BBC Radiophonic Workshop. Ihre erste EP namens Gash kam 1992 raus auf dem Label Hole Records, ein ganz kurzlebiges in Birmingham beheimatetes Label. Diese EP war vom Sound her sehr lo-fi und direkt, sehr post-punkig, noisig und experimentierfreudig. Ein Jahr später folgte dann die zweite EP, Iron Lung, die auf dem Too Pure Label erschien, auf dem ein Jahr davor PJ Harveys Debüt Dry erschienen war und auf dem auch Bands wie Laika, Stereolab und Mouse on Mars zu Hause waren. Von dieser Iron Lung EP hören wir jetzt das Stück Water Toy. Milky von Pram und ihrem Debütalbum The Stars Are So Big, The Earth Is So Small, Stay As You Are. Von 1993 auf Two Pure Records erschienen. Der britische Musikjournalist Neil Kulkarni nennt das Album in einem Artikel für The Quietus das beste Album der 90er Jahre. Und Simon Reynolds liebt es auch, weil es so gänzlich anders ist als der Retro-Parochialismus von Bands wie zum Beispiel Blur, die damals auch gerade ihren ersten Hype erlebten. Ein Element, das bei Pram heraussticht, ist die Stimme von Rosie Cuxton. Rosie schrieb auch die Lyrics für Pram, weil sie mittlerweile nicht mehr bei Pram dabei ist. Bis vor etwa 10 Jahren war sie auch festes Mitglied bei Pram und auch ein wichtiges Mitglied, weil sie nämlich die Lyrics schrieb. Und sie sucht in ihren Texten nach dem Merkwürdigen und Unheimlichen im Alltäglichen, nach der Weirdness, die sich im vertrauten Heim und im Kinderzimmer verbirgt. Gleich von Anfang an haben Pram sich entschieden, sich nicht zu wiederholen und mit jedem Album etwas Neues auszuprobieren. Es gibt natürlich wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel die Wahl der Instrumente und Rosies Stimme, aber davon abgesehen hat jedes Album tatsächlich ein Leben für sich. Wir hören jetzt noch ein weiteres Stück vom Debütalbum »The Stars Are So Big, The Earth Is So Small, Stay As You Are« und zwar »Cape St. Vincent«. Thank you. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio. Heute gibt es ein Special zu der englischen Experimental Pop Band Pram. Wir hörten gerade Things Left on the Pavement von Prams zweitem Album Helium von 1994. Besonders auffällig ist Darren Garretts wahnsinnig treibendes Schlagzeug und dass Pram als Einflüsse unter anderem Can nennen, wird hier bei diesem Stück auf jeden Fall deutlich hörbar. Pram veröffentlichten zu dieser Zeit, also so in der ersten Hälfte der 90er Jahre, fast im Jahresrhythmus ihre Alben. Ein Jahr nach Helium kam dann 1995 Sargasso Sea raus, das letzte ihrer Alben für Two Pure Records, bevor sie dann zu Domino Records wechselten. Der Klang von Pram beginnt ein bisschen weniger Lo-Fi zu werden, aber die Experimentierfreude bleibt erhalten. Wir hören jetzt von Sargasso Sea die beiden Stücke Loose Threads und Earthing and Protection. Thank you. Eine gewisse klangliche Verwandtschaft zu Stereolab lässt sich bei Pram nicht abstreiten, auch wenn Pram ein ordentliches Stück düsterer und seltsamer sind. Earthing and Protection hörten wir jetzt gerade, davor Loose Threads, beide von Prams 1995er Album Sargasso Sea, benannt nach dem Teil des Atlantiks östlich von Florida, in dem sich die Aale immer treffen und laichen. Also auch die Aale, die in deutschen Flüssen leben, schwimmen diese weite Strecke, um dort vor der Küste von Florida zu laichen. Ebenfalls in der Sargasso-See liegt das mysteriöse Bermuda-Dreieck, in welchem viele Flugzeuge und Schiffe verschwunden sind. Also ein mysteriöses Meer gibt einer mysteriösen Platte den Titel. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon, heute mit einer Spezialsendung zur englischen Avantgarde-Popband Pram. Wir sind mittlerweile im Jahre 1996 angekommen. Zwischen dem Album Sargasso Sea und dem darauf folgenden North Pole Radio Station veröffentlichten Pram ein paar Singles und EPs. Die erste ist Music for Your Movies, die auf dem Duophonic Super 45s erscheint. Darauf zu hören ist unter anderem das folgende Stück Sea Jungle, das thematisch die Brücke dann zum Sargasso-Meer schlägt. Cram mit dem Stück The Last Astronaut von der Single The Last Astronaut, die 1997 auf Kooky Disc erschienen ist, einem kleinen Label aus Northampton, auf dem auch andere tolle Musik zu finden ist, wie zum Beispiel einige spätere Platten von Dorothy Colum und dann auch Veröffentlichungen von L'Augmentation. 1998 ist das Jahr, in dem Pram dann beim Domino-Label landen. Ihr erstes Release auf dem Label ist die EP Sleepy Sweet mit einem tollen, dubbigen Titelstück. Zu dem Zeitpunkt sind die Bandmitglieder, und das verändert sich jetzt nicht mehr so großartig in den darauf folgenden Jahren, Rosie Cuxton ist die Sängerin, spielt Keyboards und Omnichord. Matt Eaton spielt Gitarre, Bassgitarre, Sampler und Keyboards. Samantha Owen spielt Bassgitarre, Gitarre, Keyboards, Akkordeon und Holzblasinstrumente. Max Simpson spielt Keyboards und Sampler. Nick Sales spielt Keyboards, Gitarre, Holzblasinstrumente, Theremin und Sampler. Mark Butterworth spielt Schlagzeug und Percussion. Und von dieser Besetzung hören wir jetzt von dieser EP Sleepy Sweet die Instrumentalversion des titelgebenden Stückes. Sleepy Sweet Version. Thank you. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio mit einem Special zu Pram aus Birmingham in England. Pram waren mit ihrer Mischung aus Psychedelia, Krautrock, Anleihen an Jahrmarktsmusik und an frühe elektronische Musik im Stile des BBC Radiophonic Workshops Vorreiter für die Bands, die Mark Fisher dann etwas später mit Hauntology belabelte. Bands wie zum Beispiel Broadcast, Logomentation und dann einige der Künstler, die auf dem Ghostbox-Label beheimatet sind, wie zum Beispiel The Focus Group oder The Advisory Circle. Ihren speziellen Sound haben Pram, wie bereits gesagt, unter anderem ihrer unprätentiösen Instrumentenwahl zu verdanken. Zum Beispiel das Omnichord von der japanischen Firma Suzuki, das sie ab 1996 benutzten. Zu der damaligen Zeit auf jeden Fall ein sehr, sehr günstiges elektronisches Musikinstrument. Mittlerweile hat es wieder, glaube ich, ein bisschen an Wert dazugenommen, weil es so ein Sammlerstück ist. Dieselbe Firma, auf jeden Fall Suzuki, die auch Motorräder herstellt, hat dieses Omnichord dann irgendwann auf den Markt gebracht. Das Omnichord ist wie eine elektronische Harfe mit einem berührungsempfindlichen Streifen, den man sanft streichelt. Es gibt keine Tasten, aber eine Rhythmusbox mit drei verschiedenen Rhythmen, Latin, Waltz und Go-Go. Wie wir es bei dem folgenden Stück auch hören können, wo diese Rhythmbox eingesetzt wird, The Clockwork Lighthouse von dem ersten Album von Pram auf Domino, North Pole Radio Station von 1998. Thank you. Bewitched von Prams Album Museum of Imaginary Animals vom Jahre 2000. Auf diesem Album gibt es eine reichlichere Orchestrierung als bei den Vorgängern. Die Bläser, also Trompete, Klarinette und Flöte, werden mehr in den Vordergrund gestellt. Und wie auch schon vorher kontrastiert die eher leichte, melodiöse Musik mit den geheimnisvollen Texten von Rosie Cuxton. Ich zitiere: From certain corners where I used to hide, I could act as a satellite, spying on my own life, Decode the message in the space between the words. Wir hören jetzt ein weiteres Stück von diesem Album. Und das Stück heißt Play of the Waves. Thank you. das Stück Monkey Puzzle von ihrem Album Somniloquy von 2001. Ihr hört die Abendlandung mit einem Special über Pram, die englische Experimental-Pop-Band aus Birmingham. Ich lasse jetzt ein bisschen mehr die Musik sprechen. Wir hören jetzt Paperheads vom 2002er Album Dark Island. Album Dark Island von dem Jahre 2002 erschienen auf Domino Recordings. Ihr seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Am Mikrofon war Jean-Marie Dur. Heute gab es eine Spezialsendung über die Birminghamer Band Pram. In 4 Wochen geht es dann weiter hier mit der nächsten Sendung. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und verabschiede mich jetzt mit dem Stück Mariana Deep von Prams vorletztem Album bis jetzt The Moving Frontier aus dem Jahre 2007. Ciao.